Alles hat seine Zeit. Hörmonolog von Ria Endres. Du da oben verstehst mich. Noch nie hast du zu mir, alte Närrin, gesagt, wie mein Mann, Gott hab ihn selig, oder wie dieser dunkle Fleck, der ab und zu in der Tür auftaucht und etwas zu mir hereinbringt, was ich gar nicht will. Pfleger wird er gerufen. Ich weiß nicht von wem. Für mich ist es aber ein Wächter, der die Vorhänge auf und zuzieht. Warum nur? Das kann ich doch selber. Eigentlich ein feiner Mensch, selbst wenn ich ihn nicht verstehe. Aber du da oben bist mehr als ein feiner Mensch, auch wenn dich graue Wolkenfetzen verdecken oder die Sonne oder der Wald. Zu dir führt eine Himmelsstiege hinauf, nur für mich. Bei dir ist es immer warm. Heute Nacht träumte ich von einem See und Schiffen und Liedern. War ein fremder Singsang. Ich hätte auch gern einen See vor der Nase mit Schilf und Fröschen. Stattdessen muss ich auf eine dürre Wiese mit verbogener Teppichstange schauen. Eine Palme hab ich gekannt, früher. Weiß sogar noch, wie sie gerufen wurde von uns Kindern. Bitte keine Geschichten aus dem vorigen Jahrhundert, würde der Herr Wächter jetzt zu mir sagen und sich die Ohren zuhalten. Aber er ist nicht da und ich kann dir da oben doch erzählen, was ich will. Palmilla mitten im Obstgarten. Die anderen Bäume hatten keine Namen. Unsere Palme hieß Palmilla. War ja fast ein Tier, konnte nur nicht laufen. Aber dafür die Arme wild bewegen. Stand mitten in diesem deutschen Land, das verschwunden ist wie das alte Jahrhundert. Stand unweit von Donau, nahe bei der Stadt, deren Namen ich nicht mehr weiß. Irgendetwas mit Gold. Freilich wollte ich das Gold der Stadt sehen, die goldenen Zwiebeltürme, die verzierten Giebel und Fenster. Bestimmt war das Rathaus aus Gold. Ich suchte nach goldenen Dächern bei meinem ersten Besuch. Aber nichts war vergoldet. Enttäuscht stand ich am Stadtwall. Ratten huschen ins Dunkle. In Goldstadt. Palmilla hat mich nicht enttäuscht. Vielleicht hast du da oben sie uns geschenkt? Was man sich so alles einbildet. Der Herr Wächter schüttelt den Kopf, wenn ich was von Palmilla sag, weil er glaubt, dass er schon alles kennt. Aber das stimmt nicht. Will nicht in vergangene Zeiten hineinschauen. Doch das ist keine Verschwendung, sondern ein Glück. Wenigstens teils, teils. Wenn er wüsste, was ich alles vor mir sehe. Bin ich etwa daran schuld, dass ich hier sitze? Aber ein paar schöne Möbel habe ich noch und will sie nie und nimmer verkaufen. Du da oben verkaufst auch nicht die Sonne. Eine Spinne läuft hier nicht frei herum, und wenn, dann rede ich mit ihr, werf einen Staublappen über sie und schüttle sie aus dem Fenster. Spinnen zerquetschen tue ich nicht. Es bringt Unglück. Früher hab ich anders gewohnt. Trotzdem, Der Herr Wächter weiß nichts davon. Er wird heute nicht mehr in der Tür stehen und du da oben wirst ihn dafür strafen. Aber bitte, bitte, eine milde Strafe. Was tut er nur auf dem Gang? Einmal habe ich ihn erwischt, wie er mit offenem Mund geschlafen hat. Vorsicht, Herr Wächter, falls nicht vom Stuhl herunter, hätte ich fast gesagt. Doch, warum reden? Wir waren sieben. Pferderl, hopp, hopp, hopp mit dem Hans in die Mühl. Links und rechts Weiden- und Holundergebüsch. Mit meinem Lieblingsbruder, dem Jüngsten, auf der Landstraße. Wir und das Pferd. Bis das Mehl fertig war, planschten wir mit den Füßen im Bach. Die Frösch und ihr Quari-Quari. Manchmal behielt uns der Müller über Nacht in der Mühle. Die ganze Zeit ging's bum, bum, bum. Wir lagen hellwach im Heu. Der Hans dachte sich was aus von der Welt draußen. Wir hatten doch keine Ahnung. Wenn er nicht weiter wusste, sagte er immer, bum, bum, bum, das Mühlenrad geht um. Das Pferd fand ohne Zügel ins Dorf zurück und mein Bruder ließ nur zum Spaß die Peitsche über unseren Köpfen kreisen. Vater unser, hopp, hopp, hopp, durch unser stilles Land. Und am Gartenzaun die Mutter mit einer Buttersemmel. Ich bet für alle Geschwister, besonders für meinen traurigen Bruder Josef, den Ältesten, der dem Vater heruntergerissen ähnlich sah. Lieber Gott, bettle ich, gib dem Josef ein ruhiges Plätzchen, wo er sich hinlegen kann nach dem Leben in diesem Jammertal. Dem Herrn Wächter will es nicht in den Kopf, dass man so viel Zeit für Tote übrig hat. Mein kränklicher Bruder Josef, fromm und folgsam, schreinerte mit dem Vater, bis er sich, man weiß nicht warum, in eine Kellnerin aus dem Nachbardorf vernarrte. In die Menschen kann man eben nicht hineinschauen. Ein Riesenweib hat dem schmächtigen Josef den Kopf verdreht. Aus was mit dem Schreinen. Er arbeitete nur noch unregelmäßig bei Bauern, mal dies, mal das. Sein nichtsnutziges Weib versoff das ganze Geld. Wenn der Josef sie anflehte, bitte, bitte nicht mit jedem dahergelaufenen Gast aufs Zimmer gehen, lachte sie ihn nur aus. Er nahm es sich arg zu Herzen und hängte sich in der Gaststube über dem Türbalken auf. Wie das den Vater grämte. Sein Weib schnitt den Strick durch und schrie, dass man es von Scheldorf zu uns nach Stammham herüberhörte. Kein Tier könnte so schreien. Ich habe den Josef schon Wochen vorher im Traum über dem Türbalken hängen sehen, traute mich aber nur zum Vater sagen, schau nach deinem Ältesten, der braucht dich. Aber der Vater winkte nur ab. Die Haustür steht für alle offen. Es war immer seine Antwort. Und dann musste er für seinen Ältesten den Sarg zimmern. Und ich machte mir mein Leben lang Vorwürfe. Das Weib trug seine Leiche auf dem Rücken wie einen Sack zum Gotterbarmen. Der ausgezehrte Josef ist ja schon so lange unter der Erde. Und der Drachen trampelt immer noch im Schnee auf ihm herum und heult auf. Da muss ich mich bekreuzigen und beten. Vom toten Bruder Oswald der als Ingenieur nach Berlin in die Borsigwerke ging, weiß ich nicht mehr viel. Er drängte in die Welt hinaus. Auch mein Bruder Franz, der beim Rittmeister angestellt war, kam weit herum. Einmal hat er vom Rheinübergang bei Straßburg erzählt. Es muss vor dem 14er-Krieg gewesen sein. Wir waren sieben, mein jüngster Bruder Hans, der so gerne Weichseln aß und in den Osterholzacker hinausstarrte, weil er irgendein Fernweh hatte. Was war mit ihm geschehen? Weiß nicht mehr. Da kann ich grübeln, wie ich will. Ging irgendwo verloren. Pferdel, hopp, hopp, hopp. O Herr, gib allen, die am Schlagfuß gestorben, am Meeresgrund begraben, durch einen Rutsch verschüttet worden sind, Ruhe. Auch dem Bruder Josef aus Scheldorf, von dem man so genau weiß, warum er gestorben ist. Zu Tode geschämt hat er sich, der Josef, und nie etwas gesagt. Die anderen Brüder zogen in den Ersten Krieg und ich sammelte Disteln für die Schweine. Die wurden fett. 5 Schweine schlachtete man im Jahr. Das Geräucherte hing im Speicher. Da freute sich der Vater. Die Krautfässer standen im Keller. Wir hungerten auch im Krieg nicht. Abends gab es Milchsuppe und am Sonntag Gebratenes und Knödel. Ich schlug Schmalz und Eier in die Pfanne. Meine Schwester Marie nähte für vornehme Leute, für Herrschaften. War ja eine gelernte Schneiderin. Konnte alles viel besser als ich. Sie machte die Schnitte. Ich war mehr fürs Grobe zuständig. Wir nähten Aussteuer, Hohlsäume, hochgesticktes Rüschen. Oft riss die Seide. Ich steckte die Stoffe ab und stickte die Monogramme für das Fräulein von Heißbless, die Forstmeister von Kirschbaum und den Forstrat Bischinow. Komisch, an welche Namen man sich erinnert. Die Hortulet traf sich im Köschinger Waldhaus in der staatlichen Forstung mitten im dunkelsten Wald. Die Frau Förster war so eitel, dass sie fast jede Woche ein neues Kleid anziehen wollte. Wir haben oft nächtelang genäht, genäht wie von der Tarantel gestochen, sonst wären wir niemals fertig geworden. Der Vater hat kopfschüttelnd zugeschaut und uns schwarzen Tee gekocht. Einmal hat die Frau Förster zu Marie gesagt, als sie ihr das neue Sonntagskleid völlig übernächtig ins Köschinger Waldhaus brachte, man sieht nicht auf den Magen, sondern auf den Kragen. Trinkgeld haben wir nicht extra bekommen. Ihre Töchter grüßten uns nicht in der Kirche, wo wir uns sowieso kaum aufrecht halten konnten und zur Belohnung einschliefen. Äpfelchen, hat mich der Vater gerufen, und die Marie Vollmond, weil sie so weiße Backen hatte. Wir blieben immer zusammen. Und ich als Jüngste nach der Sonntagsschule vorm Haus unterm Nussbaum mit Blick auf Palmilla. Die Sticktrommel an den Tisch geschraubt. Die Städter fuhren mit dem Pferdekutschen in Richtung Köschinger Waldhaus zum Mittagessen. Neben mir höre ich immer noch Nüsse herunterpurzeln. Ich brauche nur die Augen ganz fest zusammenzwicken. Und auch von den Apfelbäumen blumsen die Äpfel ins Gras, bis sie meine Schwester Lena aufhebt. Lena, die ich nie mochte, weil sie so herrisch war. Lena, die Bedienerin. Hinterfotzige Lena. Über die schweige ich mich aus. Thank you. Überall, wo ich hinging, sagten die Leute, da kommt unser Sonnenschein, weil ich lachte. Mit den Frohen sei heiter. Das ist bis heute richtig. Nur wo sind sie, die Frohen? Waren die Städter froh? Manchmal hat mir ein junger Mann gewinkt, das habe ich aus den Augenwinkeln heraus gesehen. Es war ja nichts Böses. Nur den Arm heben, den Kopf zurückwerfen und den Hut lüften. Mein Herz schlug bis zum Hals. Die hohen Herrschaften mit ihren Equipagen. Immer wieder wurde ein Wagen angehalten wegen unserer Palmilla. Oder war es wegen mir? Das soll unser eins wissen. Nachträglich eitel will ich nicht sein. Therese träumt den Equipagen nach, flüsterte meine Schwester Marie. Und der Vater klopfte ans Fenster. Irgendwann war ich kein Kind mehr. Aber ich wollte eins bleiben. Eines Tages kam ein Mann aus der Stadt im weißen Sonntagsanzug und zog den Hut. Ich konnte es gar nicht glauben, dass er um meine Hand anhielt, weil er mich an einem Feiertag auf der Fahrt ins Köschinger Waldhaus erspäht hatte. »Servus«, rief er über den Zaun, und ich, wie immer, verschämt im Garten auf der Bank, mein Gesicht tief über dem Stickrahmen. Die Männer regelten alles hinter meinem Rücken. Mein Vater war gegen die Stadt. »Heirat's Eppa«, sagten die Nachbarn, und ich schüttelte den Kopf. Aber Marie kaufte in der Stadt Strümpfe und Bänder für die Aussteuer und versprach, bei mir zu bleiben. Eine Schneiderei konnte sich auch in der Stadt aufmachen. Wen heirat's denn? Als ob ich das gewusst hätte. Ich wollte gar nicht weg vom Osterholzacker mit seinen Schlehensträuchern, dem heiligen Bergacker, mit den vielen Disteln, dem Metzgerwiesel an der Hauptstraße, die ins Köschinger Waldhaus führte, dem Brunnen am Tor und dem Haus mit dem Holzgeruch. Aber ich war halt sprachlos. Die Züge. Ich sitze kaum mehr in einem. Wenn ich tatsächlich mit dem Zug fahren wollte, hätte ich wie früher Angst, dass ich ihn versäume und würde eine Stunde zu früh zum Bahnhof rennen. Das ist nicht mehr aus mir hinauszuboxen. Ich bin die Erste auf dem Perron und warte voller Angst. Heute versäumst du den Zug, würde ich mir schon beim Aufstehen denken. Und da kann mich auch der liebste Schutzengel nicht beruhigen. Fuhr dann endlich der Zug ab, zählte ich die Stationen, obwohl ich die Strecke auswendig kennen müsste. Freilich habe ich meine Erfahrungen gesammelt im Personenzug 4. Klasse, nicht nur auf der Augsburger Strecke, sondern auch auf der Münchner. Einmal saß ich allein im letzten Abteil. Es ging gemächlich voran, aber nach einer Weile ruckelte der Zug. Ich wurde auf meinem Platz herumgestoßen und redete mir gut zu. »Therese«, sagte ich zu mir, »reg dich nicht auf. Das Geruckel kommt vom Rangieren.« Ich hörte Pfiffe. Hernach blieb es merkwürdig still. »Wird doch nichts kaputt sein an der Lokomotive«, denke ich mir noch, und streckte meinen Kopf nach einer Weile aus dem Fenster. Ich konnte es einfach nicht glauben. Der letzte Wagen stand allein auf einem Seitengleis, das sonst nur für Güterwagen da war. Und ich in diesem letzten Wagen, abgehängt, ohne Lokomotive, die sich nach dem Rangieren auf- und davon gemacht hatte. Jetzt erst begriff ich den Ausruf des Schaffners, als er durchs Abteil schlurfte. Er sagte nämlich, schlafen's ja nicht ein. Aber ich war hellwach. Nur hat mir das gar nichts genützt. Warum soll mir so etwas nicht jederzeit wieder zustoßen? Vergessen werden im letzten Wagen. Ich bin doch nur eine alte Närrin. Das glaubt doch der Herr Wächter. Er übersieht mich gerne. Mir macht das nichts aus. Ich will ja dir da oben nahe sein. Deshalb träume ich von einer Himmelsstiege. Vor Feuer hatte ich schon als Kind. Heute weiß ich, dass mich der heilige Florian schützt. Hätte ich nur damals zu ihm gebetet. Wie kann man in Ingolstadt in eine Wohnung ziehen, über der auf dem Speicher Hopfen liegt? Bitte nicht in diese Wohnung, flehte ich den Alois an. Und wir waren immerhin noch frisch vermählt. Aber die Wohnung der Brauerei Rappersberger hatte es ihm angetan, dem jungen Beamten. Er trank mit dem Braumeister Öpfelkofer am Feierabend sein Bier aus einem grauen Steinkrug. Mir war auch der Braumeister von Öpfelkofer unheimlich. Ich konnte nicht sagen, warum. Hätte ich sagen sollen, aus seinen Augen schlagen Flammen heraus? Ich sehe Feuer? Da hätte mein Mann geglaubt, dass ich verrückt geworden bin. Ja, Feuer, das der Braumeister dann an einem Pfingstmontag gelegt hat. Davon lasse ich mich nicht abbringen. Ich kann die Zeichen deuten. Feuer um 4 Uhr früh. Und ich nur mit einer Waschschürze bekleidet. Ich warf die Betten vom Balkon und so konnten wenigstens ein paar Kleinigkeiten bruchlos überleben, weil sie weich auffielen. Obstkörbe und Vasen, ein Hutständer, Waschschüsseln, Schirme, Spazierstöcke, Stühle, Taschen, Wäsche, Hüte, ein Nähkasten, Teppiche. Nein, Teppiche leider nicht. Die Standuhr war natürlich kaputt, aber unsere Mehltruhe überlebte. Und die schmale grüne Samtliege, die wir unter Lebensgefahr mitten aus den Flammen heraus über den Balkon kippten, überlebte erst einmal auch. Leider nicht für uns, wie wir allmählich feststellen mussten. An die Kleider will ich gar nicht denken. Die schweren Möbelstücke von meinem Vater, so gekonnt für meine Aussteuer geschreinert, fraßen die Flammen. Wenn Himmel und Erde im Feuer vergehen, so soll doch ein Gläubiger bestehen. Wir staunten nicht wenig, als wir kurz darauf einige Nachbarn mit unseren Kleidern angetan, am helllichten Tag auf der Promenade sahen. Kleider und Anzüge, die meine Schwester Marie aus den besten Stoffen genäht hatte, liefen auf fremden Gestellen zwischen der unteren Stadtpfarrkirche und dem Stadttheater hin und her. Im karierten Sonntagsanzug meines Mannes stolzierte nun ein anderer wie ein Gockel herum und fühlte sich wohl, wenn der Stoff auch fast aus den Nähten platzte. Da waren wir sprachlos. Aber er sah uns ganz dreist ins Gesicht, schwang den Spazierstock, hatte links und rechts ein Mädchen untergehackt, grinste und posierte vor der Blaskapelle. Diese Niedertracht! Der meine wollte ihm an die Gurgel, aber er grüßte nur verbissen. Es war ja ein Höhergestellter. Auch ich musste mir gefallen lassen, dass eine andere Person ganz anstandslos mit meinem schönen gelben Rüschenkleid herumlief. Und man kann es heute noch nicht glauben. Ich entdeckte noch andere Kleider an wildfremden Frauen. Es war zum Verrücktwerden. »Ich habe schon wieder so ein Weib mit meinem Kleid gesehen«, sagte ich zu Marie. die nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Dabei hat mich der Fotograf fröhlich immer wieder für sein Schaufenster abgelichtet, weil ich ihm in meinen Kleidern so gut gefiel. Mein Mann hatte nichts dagegen. Beim Fröhlich ist ja ihre junge Frau im Schaufenster, wurde er angesprochen. Respekt, die kann sich sehen lassen. Und der meine mit stolz geschwellter Brust. Bis der Brand kam. Immer wieder liefen wir stracks zum Fotografen Fröhlich und krochen fast in sein Schaufenster hinein. Jeder konnte die Beweise sehen, aber niemand interessierte sich dafür. Ich lächelte im gelben Rüschenkleid aus dem Schaufenster heraus. Der Fotograf hatte mir einen Blumenkorb auf den Schoß gestellt. War das etwa nichts? Oder ich stand im Samtkleid und Goldschnüren angelehnt an eine Wand, in den hochgeschlagenen Haaren ein Tuch, kunstvoll befestigt. Es gab ja Beweise über Beweise. Auf einer anderen Fotografie trug ich mein langes Dirndl und stemmte die Hände neckisch in die Taille, oder bilde ich mir das jetzt nur noch ein? Aber das Foto mit den Zöpfen habe ich noch nicht vergessen. Was ich dazu anhatte, weiß ich nicht mehr. An mein Lächeln kann ich mich sehr gut erinnern. War ja kein Kunststück bei meinen Zähnen. Zähne wie eine Perlenkette, sagte der Fotograf Fröhlich. Ein feiner Mensch, der wusste, wie viel Arbeit in so einem Kleid steckte. Die Kleider gehörten zur Aussteuer. Doch man darf die Menschen nicht verfluchen, wie es mein Mann tat, und sei es auch nur insgeheim. Sogar unsere schönen neuen Fleckenteppiche lagen in anderen Wohnungen. Das weiß ich von Marie, die als Schneiderin überall hinkam, und ein Fremder wälzte sich auf unserer Samtliege. Machen das alle Einheimischen bei Zugezogenen so, wenn sich die Gelegenheit ergibt? Beweisen wollten wir freilich nichts, und wir hätten viel zu tun gehabt mit dem Verfluchen. Schämte mich für die Menschen. Der Herr Wächter meint, ich vergesse alles. Aber doch nicht den Brand in der Brauerei Rappersberger und nicht den Braumeister von Öpfelkofer mit seinen Feueraugen. Es brandelt ja immer noch in meiner Nase. Den Geruch bekommt man nie mehr los. Heiliger Florian, jetzt stehe ich unter deinem Schutz. Kürzlich hat der Herr Wächter seine Hände an meinen Hals gelegt, doch nicht so recht zugedrückt. Ich weiß nicht, warum. Dann schnitt er mir die Nägel mit seinen Eiszapfenfingern und im Radio geistliche Abendmusik. In seinem Dez bewegt sich zu viel. Es macht ihm zu schaffen. Mir nicht. Ein Mühlrad geht im Kopf herum. Vorbei die Zeit der Träume. Mein Herz ist jetzt ein Tränenbrunnen. Die Augen heiße Quellen. Ach Gott. Von Herzen das göttliche Wohlgefallen. Gott möge euch allen Gesundheit geben und Freude in einem langen Leben. Christus möge im Hause wohnen, für jede Wohltat euch reichlich belohnen. Er segne das Haus, er möge euch führen, da schreiben wir euch auf die Schwelle der Tür. Mehr Respekt, wenn ich bitten darf, sage ich zum Herrn Wächter. Der steht da wie angewurzelt. Mein Vater hatte die Staatswaldung unter sich und durfte sich die Bäume aussuchen, die geschlagen wurden. Und Ihr Vater? Da sagte er natürlich gar nichts, der Herr Wächter. Heute habe ich meinen Vater aus einer Weihrauchwolke herauskommen sehen. Ich täusche mich nicht. Mein Vater mit Brettern auf der Schubkarre und blauen Strümpfen ruft aus dem Garten heraus und ist doch schon so lange tot. Ich verstehe ihn nicht. Auch mein Mann ist schon 2 Jahre tot. Er war vernarrt in meine Haare, wusch sie mit Kernseife in lauwarmem Kamelensud und kämmte die schweren Nester aus. Zum Schluss kam ein Schuss Essig ins Wasser. Im Sommer wurden meine Haare auf dem Balkon getrocknet, im Winter vor der Bartröhre. Und dann ging's hinaus auf die Promenade. Eine Millionärin mit einer Glatze ist ärmer dran als du mit deiner Haarpracht, sagte er. An die Grippeepidemie darf ich gar nicht denken. Mir fielen die Haare büschelweiß aus. Die kahlen Stellen auf meinem Kopf, das war vielleicht ein Schrecken. Wir legten Brennnessel in Spiritus und stellten die Essenz in die Sonne. Marie rieb mir die kahlen Stellen ein, 3-mal am Tag. Und siehe da, nach ein paar Monaten haben die Haare wieder getrieben. Aber so lang wie früher wurden sie nicht mehr. Ich wohne nur noch in einem winzigen Zimmer. Und beim Umdrehen stößt man an die Möbel. Kein Garten ist da, in den ich mich setzen könnte. Kein Obstbaum, keine Blume. Nur diese abgenagte, halbverdorrte Wiese, um die sich niemand kümmert. Bald wirst du da oben mir helfen, dass ich zu dir komme über die Himmelsstiege ins Himmelreich, wo es schöner ist als beim Papst in Rom. Bald schaue ich herunter in dieses Jammertal. Bald werde ich belohnt für die Wunden des Lebens. Marie ist schon längst himmlische Schneiderin mit ihrer Werkstatt vorm Haus. Marie wartet auf mich in ihrer weißen Schürze. Am Sonntag werden wir zwischen Säulen per Arm herumwandeln und die Person, die mein gelbes Kleid getragen hat, muss nackt gehen. Wenn es einen Sonntag gibt. Dort oben sind doch ewige Ferien. Wunderbare Sommerabende. Schöner noch als hinterm Gebirg, wo der Süden beginnt. Was habe ich denn schon hier erlebt? Aber dort oben werde ich was erleben. Anderen schwellen die Adern an. Mir nicht, weil du da oben deine schützende Hand über mich hältst. Wenn der Wind schon den Käsegeruch zu den Fenstern und Türritzen hereinpresst, kann ich auch gleich Käse essen. Dann fällt es nicht so auf. Aber Karwendelkäse-Ecken mag ich nicht. Nein, nicht diesen Schmelzkäse, der im Mund kleben bleibt und die Zähne überzieht. Es gibt auch noch Frischkäse. Der ist essbar auf einem Stück Brot. Das weiß auch der Herr Wächter und bringt ihn mir. Im Süden könnte man freier atmen als hier. Da gibt es große Brunnen in den Städten und die Menschen wandeln um die Fontänen herum und freuen sich und singen. Einmal habe ich es erlebt. Nur würde mir das in diesem Heim niemand glauben. Singen tut niemand hier. Aber ich werde ja in naher Zukunft weiter sein als im Süden. Das Leben macht bald Feierabend, hat mein Mann früher gesagt. Das ist tröstlich. Er muss da oben wohl noch Abbitte tun, allein schon wegen dem Hitler. Ich helfe ihm mit meinen Gebeten, da kann er froh sein. Ich höre ihn noch wie gestern reden, wenn ich mich aufgeregt habe. Der Schuh ist zu groß und du bist zu klein, lass alle 5 gerade sein. Seine Stiefel sind noch ganz neu. Eine Maßarbeit des Schusters Lederle aus Jengen. Was wollen Sie denn mit diesen Männerstiefeln hier? Hat mich der Herr Wächter gefragt. Aber ich muss doch nicht darauf antworten. Ich stelle sie demnächst aufs Fensterbrett. Vielleicht nimmt sie ein Engel mit nach oben. Die könnte mein Mann gut gebrauchen auf seinem Weg. Schatten im Zimmer. Ich will keine Nistplätze für Teufel. Ich hab Heimweh nach Wiesen und Bäumen. Vor allem nach Palmilla, die silbrig da steht in der Sommerluft. Wie kann man nur so einen Narren an einem Baum gefressen haben, sagte mein Mann und zeigte mir den Vogel. Meine übrig gebliebenen Möbel sind um mich herum. Ich poliere sie auf Hochglanz. Ich will keine Spinnweben, keinen Staub. Der Umzug war unser Unglück. In dieses Straßendorf zu diesen dumpfen Schwaben. Es gab Warnzeichen von dir da oben, aber ich verstand sie nicht. Und dann war es schon für vieles zu spät. Nichts ahnend hat man dem Mann seinen Willen gelassen. Gott prüft, die er liebt. Quatsch, sagt der Herr Wächter und versündigt sich. Was willst du mehr als in einem Haus mit Garten wohnen, sagte der Alois, und ich war schon fast versöhnt. Im Gesindehaus des Gutshofs im ersten Stock auf einer ganzen Etage sich ausbreiten können, war ja nicht schlecht. Dass die Außenwände Salpeter hatten, sahen wir nicht. Der baufällige Balkon hätte uns warnen müssen, aber der Obst- und Gemüsegarten erinnerte Marie und mich an Stammham, und da schauten wir weg. Wir schauten weg von den nassen Außenmauern in der Küche und dem nassen Erker im Schlafzimmer. Vom Küchentisch aus blickten wir auf die herrschaftliche Birkenallee, die zum Hoftor führte. Während eines Sommergewitters schlug ein Blitz in die Birke vorm Haus. Ich rannte mit den schwarzen Wetterkerzen und stellte sie in jedem Zimmer auf. Ein neuer Brand, das hätte gerade noch gefehlt. Die schwarzen Wetterkerzen liegen seitdem immer griffbereit in der großen Standuhr. Das beruhigt mich. Spazierengehen beruhigte mich früher. Es roch nach Tieren, war nicht schlecht, vorerst. Gute Milch von der Bäuerin. Wir haben die Sahne abgeschöpft und in den kühlen Keller gestellt für den Sonntagskaffee. Und lege frische Eier. Die hat meine Schwester aufgeschlagen mit Zucker und Cognac und brockte Schwarzbrot hinein. Das gab Kraft, wenn sie nachts durchnähen musste. Schlimme Zeiten. Aber der eigene Mann im Amtsgericht auf dem Kirchberg war's vorerst zufrieden. Hatte es nicht schlecht. Und auf dem Dach ein Storchenpaar. Bis mir dann liebe Nachbarn erzählt haben, dass er immer bei der Tankstellenbesitzerin Waldmann vorbeischaut, bei der Bäckerin Glukhammer und noch so einer Matz. Da musste ich weinen. Ich war zu viel in der Kirche und er zu viel im Gasthaus Krone. Aber ich ließ mir die Schneid nicht abkaufen. Jeden Tag nach der Frühmesse ging ich in die Bäckerei Glukhammer hinein und kaufte Brot und Semmeln. Die Glukhammerin verschwand, wenn sie mich sah, sofort in die Backstube. Aber ihre Schwester hat mich scheißfreundlich bedient und immer ein Kipferl dazugelegt, das ich gleich auf dem Nachhauseweg in mich hineinschlang. Ich war ja wegen der Kommunion noch nüchtern. An der Tankstelle Waldmann musste ich auch vorbei. Da sah ich nie jemanden. Und von der anderen Matz wusste ich nie, wo sie genau wohnt. In der Nähe des Bahnhofs, hat man gesagt. Wenn mein Mann mit dem Fahrrad daherkam, sagte ich zu ihm spöttisch, warst wieder beim Tanken? Oder Hast du wieder den Zügen nachgeschaut? Er lachte und kniff mich in die Backen. Witze mochte er, aber wie es in mir innen aussah, kümmerte ihn einen Dreck. Er war ja vor allem mit dem tausendjährigen Reich beschäftigt und mit seinen Parteifreunden, aber eigentlich nur am Feierabend. O Engel rein, o Schützer mein, du Führer meiner Seele, lass mich dir anbefohlen sein, dass ich vor Gott nicht fehle. Bei hellem Tag, bei finsterer Nacht, dein Licht in mir lass scheinen, halt über mich getreue Wacht, mein Herz riecht nach dem Deinen. Wenn ich was gegen den Fangala Hitler sagte, hielt mir der Alois den Mund zu und fluchte. Auch meine Schwester Marie hob beschwörend die Hände. Ich rannte mit der Weihwasserflasche gegen den Fangala an. Wenigstens in meinen eigenen vier Wänden frei atmen können. War das zu viel verlangt? Deshalb warf ich das scheußliche Buch vom Führer regelmäßig in die unterste Schublade der Kredenz. Am nächsten Tag stand es prompt wieder neben dem Schmuckkästchen. »Warum wird dieses Teufelszeug hier aufgestellt?« fragte ich beim Mittagessen. »Der schmeckt mir ja gar nichts mehr.« »Iss und halt's Maul«, sagte mein Mann und schlürfte wie immer genüsslich seine Suppe. Mir ist der Appetit wirklich damals vergangen. Was einem so alles geschieht im Leben. »Heil Mittler«, habe ich in den Läden gesagt und scheele Blicke geerntet. Den Mund verbieten lassen wollte ich mir nicht, auch nicht den Kirchgang. Aufrecht in die Kirche, das war mein Motto. Und du da oben hast alles gesehen und wurdest mein himmlischer Bräutigam. Du da oben hast mich vor dem Lager Dachau geschützt. Als die ganze Sauerei endlich aus war, musste der Bürgermeister im Jengener Wald die Übergabe regeln. Das Dröhnen der Panzer hörte ich bis in die Kirche hinein. Ich freute mich und sagte dir da oben als meinen himmlischen Bräutigam Dank. Mein Mann war kalkweiß. Plötzlich respektierten mich alle. Der Alois schob mir den Stuhl hin und trug mein Einkaufsnetz. Auffällig, wie gern er sich mit mir zusammen per Arm sehen ließ. Er sagte wieder »Therese« zu mir, wie in alten Zeiten. Jahrelang hieß es doch nur »du da« oder »die da«. Ich spielte natürlich die ganze Komödie mit. Heimlich trank ich Holunderwein, obwohl ich wusste, dass er schwermütig macht. Ist Staub im Zimmer? Thank you. Alte Närrin, hat der Alois zu mir gesagt. Aber ich war nicht schuld an der Kündigung im Gutshaus nach so vielen Jahren. Ich nicht. Eigenbedarf. Alois, was ist das? Haben wir keinen Eigenbedarf? Die werden es nicht wagen, nach so langer Zeit versuchte sich der Alois Mut zu machen. Aber wir wurden halt letztlich in ein mickriges 60er-Jahre-Mietshäuschen hineingeschoben. Was willst du machen, wenn ich niemand haben will im Dorf, sagte er verschwommen. Naja, der ehemalige Herr Gerichtsvollzieher. Wir blieben halt immer Fremde, es hat mich erbittert. Vater unser, das Beten half nicht. Altes Leben, ade, große Zimmer, ade. Waren wir etwa Flüchtlinge? In eine winzige Wohnung hineingepfercht, mit unseren stattlichen Möbeln, zu den Flüchtlingen aus Neugablenz. Ja, was hatten wir denn mit denen zu schaffen? Ich schrie und betete und war schon halb irr. Aber ich konnte nichts aufhalten, sogar nicht, als ich mich auf den Küchenboden hinschmiss und rief, da liege ich wieder gekreuzigt, tretet nur auf mir herum, ich gehe nicht raus aus unserer Wohnung. Man schob mich in eine Ecke und ließ mich liegen, bis Marie mich hochzog. Der Alois ist einfach aus dem Haus gerannt und hat uns in diesem Umzugschaos zurückgelassen. Für die Umzugsmänner war ich eine Verrückte. Ich sehe noch, wie sie sich zugeblinzelt haben. Ja, das vergesse ich nicht. Und da sagt mir einer, ich habe kein Gedächtnis. Der Herr prüft uns hart. Dass du da oben damals nicht geholfen hast, nehme ich dir übel. Dann denke ich mir wieder, wer weiß, wozu die Prüfung gut ist. Nächtelang konnte ich nicht schlafen vor Aufregung. Nach Rom, zum Papst, ganz in die Nähe von dir da oben. Meine Schwester Marie hat darauf bestanden, dass ich den australischen Opossum trage über dem olivgrünen Tuchmantel. Wochenlang wurden meine Kleider gelüftet, damit ich nicht nach Mottenkugeln roch, sondern nach Tosca. Mein Mann ließ mir noch extra schöne Schuhe beim Lederlehnjängen machen und olivgrün einfärben, damit sie zum Mantel passen. Schuhe, in denen man ohne Blasen herumläuft und doch fein aussieht. Das kann nur ein richtiger Schuhmachermeister wie der Lederle fertigbringen, hat der Alois gesagt. Man muss ja bedenken, wie groß allein der Vatikan ist, geschweige denn Rom. Da heißt es gerüstet sein mit gutem Schuhwerk. Dann näherte sich der Tag der Abfahrt. »Hast Wespen im Arsch?« lachte der Alois, weil ich nicht mehr ruhig sitzen konnte. Am Morgen vor der Abreise war ich krank vor Aufregung, fand nichts mehr, obwohl alles bis zum Taschentuch bereit lag. Marie schüttelte nur noch den Kopf, während sie mir Kaffeetasse und Eier weg nachtrug. Ich brachte keinen Bissen hinunter und musste ständig aufs Klo. Wenn das so weitergeht, kann ich gleich hierbleiben, weinte ich schon ganz verzweifelt in mein Nachthemd hinein. Aber der Alois beruhigte mich und schnürte mir die Schuhe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich aus dem Haus kam. Marie ging bis zum Gartentor mit und mein Mann hängte die Reisetasche ans Fahrrad. Wir waren fast schon zu spät dran und so ein Reisebus wartet ja nicht ewig. Nach einigen Metern schrie uns Marie hinterher. Wir schauten erschrocken um. Sie schwenkte meine Handtasche über dem Gartenzaun. Die hätte ich also fast vergessen, mit dem ganzen Geld und dem Ausweis. Da drehte der meine sein Fahrrad und holte die Tasche. »Lauf du nur weiter, ich hol dich eh ein«, schrie er mir über die Schulter zu. Um 4 Uhr aufstehen und trotzdem so ein Gfrett. Ich schüttelte nur noch den Kopf über mich. Endlich oben sahen wir einen riesengroßen grünen Reisebus neben der Pfarrkirche. Wie wir die letzten Meter hinter uns brachten, weiß ich gar nicht mehr. Mein Mann mit blauen Lippen und ich mit schweißigem Rücken. Wirst halt du da oben geholfen haben. Ein paar Hände zogen mich zu meinem Sitzplatz, von wo aus mein Mann ganz klein und verlegen wirkte. Er holte ein großes Taschentuch mit grüner Einfassung aus der Jacke und winkte. Ich war ganz stolz plötzlich. Alle im Bus wollten zum Papst, aber ich als Braut Christi. Gesungen wurde und die Landschaft flog vorbei, hohe Berge und tiefe Täler. Und wieder Berge, von denen Wasser fiel. Plötzlich hörte ich mitten in meine wirren Träume hinein, »Italien! Italien!« und riss die Augen auf. Mir schlug das Herz bis zum Hals. Wenn die Fahrt nur langsamer gegangen wäre. Bilder kamen und verschwanden. Den ganzen Tag wandten wir die Köpfe hierhin und dorthin, und ich dämmerte wieder ein vor lauter Anstrengung, bis es plötzlich nach langer, langer Zeit hieß, jetzt sind wir gleich in Rom. Alle Frauen redeten durcheinander. So eine riesige Stadt mit ihren Lichterketten und dem Autogehupe. In diesem Gewulle kannte ich mich gar nicht mehr aus. Und all die mächtigen Ruinen und Kirchenkuppeln, das holprige Pflaster, die Tore, der tiefliegende Fluss. Das war etwas anderes als die leeren Feldwege in Stammham. So viele Menschen gingen auf den Straßen herum. Ob die alle zum Papst wollten? Auf der Terrasse der katholischen Pension zeigte jemand auf die größte Kuppel, die ich je gesehen hatte. Die Kuppel des Petersdoms. Allein deswegen hat sich die Fahrt schon gelohnt, schoss es mir durch den Kopf. Dann fiel ich in einen Tiefschlaf. Was die anderen taten, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich auch schlafen. Mitten in der Nacht wachte ich auf und wusste nicht, wo ich war. Neben mir im Bett lag eine Fremde, die schnarchte. Ich hätte beinahe nach Marie geschrien, aber dann kam es mir. Das musste eine Pilgerin sein, wie ich. Sie hatte ihr Bein auf mein Bett gelegt. Ich hielt ihr die Nase zu. Am nächsten Morgen blickte ich von der Terrasse auf kleine Sonnenflecken im Kies herab und Rosen, die sich zur Erde neigten. Zeichen von dir da oben. Es war also kein Traum. Ich war in der heiligen Stadt. Bevor mich die Sonne in die Augen stechen konnte, ging ich ins Zimmer zurück. Es würde ein heißer Tag werden, der Busfahrer hat uns ja schon vorgewarnt. Ich wusch mein Gesicht. Umgab mich nicht ein Gesang wie von Engeln aus dem Radio Vatikan, der überall in der Pension zu hören war? Aber die Geräusche der großen Stadt, die immer lauter wurden, waren die nicht unrein? Dann ging alles so schnell. Die Busfahrt bis zum Petersdom, der weite Platz und unsere kleine Gruppe, ganz verloren. Ich schaute nach oben und da schwebten die Apostel und ich war sofort bereit für die Himmelfahrt. Wir wurden in eine Schlange zwischen Absperrungsgitter gewunken, die sich langsam voranbewegte. Die Türen des Doms waren so hoch wie Himmelspforten. Und plötzlich standen wir im Petersdom. Ganz vorne, irgendwo, musste der Papst sein auf seinem Thron und uns segnen. Den Weihrauch spürte ich in der Nase, aber sehen konnte ich nichts. Ich war eben viel zu klein. Da halfen mir meine Schutzengel, lösten mir die Augen aus dem Gesicht und schickten sie schwebend durch den ganzen Petersdom hin zum Papst. Dort versank sie im Strahlenmeer, einem überirdischen Glanz, und ich ging in die Knie. Meine Augen stiegen unter die Kuppel bis zum höchsten Punkt, wo das Paradies beginnt. Ich schluckte und wurde fast ohnmächtig vor Glück, bis mir jemand auf die Beine half und mich am Arm führte. Um mich herum flirrte alles. Das Gold, die Verzierungen. Meine Augen waren ja noch teilweise unter der Kuppel, von Engeln bewacht. Was wollte ich mehr? Und plötzlich zeigte jemand auf den Papst, der gerade auf seinen Thron hinausgetragen wurde. Ach, dieses Erlebnis kitzelt mich heute noch im Magen und ich schwelg darin. Aber sagen tue ich nichts. Die Schwermut ist doch nur eine Kröte, sage ich zum Herrn Wächter. Ich stehe schon auf der Himmelsstiege. Marie, Marie, was brauche ich da droben? Soll ich kommen, wo ich doch noch herumlaufen kann wie ein Wiesel und so gut sehe? Dräng mich nicht, Marie. Ich will den Himmel noch nicht kosten. Müsst eben alle warten. Bin doch die jüngste von den Geschwistern. Warum habt ihr mich nie hier unten besucht? 6 stumme Geschwister. Hab ich noch mein Apfelgesicht? Soll ich wallfahren gehen? Kriecht ein Gespenst am Boden. Vor der Vogelscheuche auf dem Feld fürchte ich mich. Vor ihrem schwarz gefleckten Gesicht. Ich möchte mit den Vogelschwärmen zum Papst fliegen. Einen Abreißkalender brauche ich wirklich nicht mehr. Etwas trippelt in den Ecken. Nur der Herr Wächter hört nichts. Wird noch genug hören später. Pferdel, hopp, hopp, in die Mühl. In den Himmel hinein. Alles hat seine Zeit. Hörmonolog von Ria Endres. Mit Maria Singer. Ton Wolfgang Rhein. Schnitt Christiane Köhler. Regieassistenz Holger Heddendorf. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Südwestrundfunk 2001. Dramaturgie Klaus Schmitz.